Jens und ich. Jens und ich. Jens und ich. Jens und ich. Kommen aus einer Gegend. Kommen aus einer Gegend. Nicht mein Ruf. Wir beide. Nicht mal wir beide. Jens und ich. Wir haben Probleme. Ja. Jeden Moment. Ja. Jeden Moment. Yeah. Jeden Moment. Ja. Wir einfach nicht erzogen sind. Jens und ich. Jens und ich. Wir kommen aus dem märkischen Viertel. Jens und ich. Hey. Jens und ich. Ja. Jeden Moment. Kann einer kommen. Ja. Jeden Moment. Jeden Moment. Jens und ich. Komm. Ah. Der Darm. Verkrampft. Ah. Jeden Moment. Kann einer kommen. Oh. Jens und ich. Jens und ich. Hey, super Mix war das, oder? In dem Ordnung. Ich fand etwas krass. Ja, logisch. Ja. Irgendwo auch unheimlich explizit. Das war Punk eben. Ja. War Punk? Punk. Aha. Es ist ein Punk-Rap. Ja, ja. Punk-Rap. Ey, das sind manchmal nicht so Probleme, wenn man sich also derart so entblättert in so Songs, dass wenn man so ehrlich ist. Ja, dass Leute dann so ankommen und sagen, ey, es ist nicht so, ist alles nicht so hart. So ist einfach der Punk, ja? Der Punk punkt sich so durch. Hast du eigentlich auch mal so Hotelzimmer verwüstet? Ja. So sieht's aus. Ach, ehrlich? Ja, natürlich. Cool. Deswegen liegt da jetzt ein Anni bei Yvonne. Kennst du nicht? Ach, wie war denn bei dir? Und ich hab immer, bin davon ausgegangen, dass du so ein kleiner Armer. Ach naja, so schlimm war es auch wieder nicht. Mal, also ich meine, das ist jetzt bei mir, wer klingt blöd, wenn ich das sage, aber schon immer oben. Cool. Na, sagen wir mal so, ich war schon ein cooler Typ in dem Sinne. Ja. Wie alt warst du denn da? Ich war 14. Boah. Mit 14? So sieht's aus. Tja. Oh. Ja, ja. Naja, weil ich so ein Wichser war. Ich hatte nichts anderes zu tun. Die anderen haben sich mit 14 mal in die Mädchen reingepirscht. Würde ich immer an irgendwelchen Pagen vorbei. So sieht's aus. Herrlich. Dann bin ich noch nicht mal schwul geworden. Das heißt, das habe ich auch noch vor mir. Aha, und wer ist Jens? Das ist eine gute Frage. Eine fiktive Person. Ja, natürlich. Klar. Ja, so. Ja, so ist das Leben. Also eben live. Ja. Phil. So. Phil. Phil. So sieht's aus. Nur zu lange. Ja, so die wollen noch eine Session mit Phil machen. Der ist ja hier mit Gitarre und Verstärker angetreten. So sieht's aus. Genau, schmeiß mal an. Oh. Ja. Jürgen, du spielst Schlagzeug. Nee. Wieso? Kannst doch mal Johnny vertreten. Ja, meinst du? Klar. Die Wahl zu sagen, brauche ich tatsächlich keinen Drummer. Jürgen spielt aber voll gut. Ja. Muss man doch mal sagen. Du bist besser als der Computer. Also jetzt, vielleicht ist es doch gut. Stray Cats-mäßig mit dem Drummer. Ja, nimmst du aber nicht jeden, wa? Das ist wie bei AC/DC. Die Bandmitglieder müssen alle gleich groß sein. Haha! Aha! Wir schlagen die Stimmung des Moors, ja, die Wogen des Moors schlagen Haus hoch. Nicht unbedingt. Das ist mehr so, ne? Ja. Geht's weiter? Ja, na, ich würde sagen, wir bleiben beim Metal. Wobei. Ich fand die Idee mit Stray Cats ganz gut. Ja. Oder? Stray Cats mäßig mit dem Drummer. Ja. Ja, die los, Jürgen. Alles klar. Ich war ich unterwegs mit Zombie und Zecke. Hey! Und da kommt doch direkt so eine Bullenwanne um die Ecke. Hey! Und nachdenk ich sag noch Zecke zu Zombie. Hey! Hey! Der Bulle und die Wanne ist eine gute Kombi. Hey! Hey! Hey! Ist doch abgeholt, oder? Ja. Die Wanne hielt an und ein Bulle stieg aus. Hey! Und sagte, ey, ihr wohnt doch im besetzten Haus. Hey! Eure Haare sind gefärbt, euer Blut weiß nicht gut ist. Hey! Und da scheint, als ob die Triebkraft eures Handelns Wut ist. Hey! Hey! Zecke fletschte die Szene, Zombie hielt ihn zurück. Und sagte, sorry, Mann, wir sind aus Osnabrück. Hey! Im besetzten Haus tun wir leider nicht wohnen. Hey! Wir haben in Berlin rein touristische Ambitionen. Aber wo Sie schon mal hier sind, sagen Sie doch mal auf die Schnelle. Hey! Kommen wir von hier zur Spandauer Zitadelle. Hey! Bulle sagt zu mir und sagt, was ist mit dir? Sagt die Bulle. Ja. Ja. Machen wir jetzt ganz unspektakulär Schluss. Ja, wunderbar. Bedanken uns. Wunderbar. Wir bedanken sich vielleicht, dass du hier warst und dass es toll war. Vielen Dank, ja. Sagen, war toll. Phil, war schön, dass du hier warst. Ja, genau. War super. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.